Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir sind hier auf dem BPT Neumarkt und ich wollte den Manfred Masch mal fragen, wie seine ersten Eindrücke sind und was er so erlebt hat. Mein allererster Eindruck gestern Abend war, dass ich völlig entspannt hier bin, fast schon unaufgeregt, und mich hinterfragt habe, was mache ich hier, warum bin ich hier? Wir sind zum BPT gefahren, wir, meine Familie, Kinder und ich, wie wir auch nach Bochum gefahren sind. Wir haben da ein Familienevent draus gemacht. Wir sagen den Kindern immer, wir fahren am Wochenende zu den Piraten, die freuen sich, die haben viel Spaß. Ich war gestern Abend unaufgeregt, ich bin's nach wie vor. In Bochum weiß ich, dass ich sehr aufgeregt war, dass wir ein paar Bildungsprogrammanträge nicht durchbekommen haben. Scheinbar war meine Aufregung in Bochum gerechtfertigt. Heute bin ich guter Dinge, weil ich sehe, dass wir seit gestern sehr fleißig, sehr entscheidungsfreudig arbeiten. Vieles richtig abgestimmt worden ist, nach meinem Dafürhalten richtig, manches abgelehnt wurde. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben, ich fühle meine Meinung vertreten, meine Meinung als Pirat. Und bin guter Dinge, dass wir unser Programm hier völlig durchziehen werden bis morgen Abend, dass wir also sämtliche Entscheidungen, die wichtig sind für die kommenden paar Monate, aber auch darüber hinaus, treffen werden und zwar gut treffen werden. Wie hast du so das Gefühl, ist die Stimmung? Ist das mehr ein Aufbruch oder ist das ein Verharren in der jetzigen Situation? Auch da muss ich nochmal anschließen an mein Gefühl der Unaufgeregtheit. Das sehe ich hier eigentlich beim ganzen Parteitag und werte das aber positiv. Ich glaube, die Leute arbeiten. Die sind intensiv dabei, ein gutes Programm auf die Füße zu stellen, damit wir im kommenden Bundestagswahlkampf und darüber hinaus richtig gut dastehen, damit das Bashen aufhört, damit wir in der Öffentlichkeit vielleicht auch mal in der Mehrheit positive Beiträge und nicht nur negative Presseerwähnungen finden werden. Ich sehe es hier als ruhiges, konstruktives Arbeitsklima. Dankeschön. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.